بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Elif, Lam, Ra. Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen, den Weg Allahs, dessen ist, was in den Himmeln und was auf der Erde. Und wehe den Ungläubigen vor einer strengen Strafe. Diejenigen, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen. Sie befinden sich in weitreichendem Irrtum. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Allah lässt dann in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will, und er ist der Allmächtige und Allweise. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Und wir sandten ja bereits Moses mit unseren Zeichen. Bringe dein Volk aus den Finsternissen hinaus ins Licht und erinnere sie an die Tage Allahs. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren. Und als Moses zu seinem Volk sagte, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaos rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Seht! Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng. Und Moses sagte, wenn ihr undankbar seid, ihr und alle, die auf der Erde sind, so ist Allah wahrlich unbedürftig und lobenswürdig. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Ist's zu euch nicht die Kunde von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Noahs, der Ad und der Samud und derjenigen nach ihnen? Nur Allah kennt sie. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Sie aber steckten vor Grimm ihre Hände in den Mund und sagten, wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid. Und wir sind über das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Ihre Gesandten sagten, gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der euch ruft, um euch etwas von euren Sünden zu vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückzustellen? Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, dem unsere Väter dienten. So bringt uns eine deutliche Ermächtigung. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind zwar nur menschliche Wesen wie ihr, aber Allah erweist Wohltaten, wem von seinen Dienern er will. Es steht uns nicht zu, eine Ermächtigung zu bringen, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo er uns doch unsere Wege geleitet hat? Wir werden das, was ihr uns an Leid zufügt, ganz gewiss geduldig ertragen. Und auf Allah sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten, wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Da gab ihnen ihr Herr als Offenbarung ein, ganz gewiss werden wir die Ungerechten vernichten, und wir werden euch ganz gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies gilt für denjenigen, der meinen Stand fürchtet und meine Androhung fürchtet. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت Und sie riefen Allah um Sieg über die Ungläubigen an, und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle, und er bekommt eitriges Wasser zu trinken, das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von überall her, doch kann er nicht sterben. Und hinterdrein kommt harte Strafe. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Dies ist das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen. Ihre Werke sind wie Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Siehst du nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat? Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung. Und dies ist für Allah keineswegs schwer. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Und sie erscheinen alle vor Allah, dann sagen die Schwachen zu denjenigen,